Wie verheerend aber die Folgen einer dauernden Missachtung der natürlichen Voraussetzung für die Ehe sind, mag man an unserem Adel erkennen. Hier hat man die Ergebnisse einer Fortpflanzung vor sich, die zu einem Teil auf rein gesellschaftlichem Zwang, zum anderen auf finanziellen Gründen beruhte. Das eine führt zur Schwächung überhaupt, das andere zur Blutsvergiftung, da jede Warenhausjüdin als geeignet gilt, die Nachkommenschaft seiner Durchlaucht, die allerdings dann danach aussieht, zu ergänzen. In beiden Fällen ist vollkommene Degeneration die Folge. Unser Bürgertum bemüht sich heute, den gleichen Weg zu gehen und wird am gleichen Ziele enden. Mit gleichgültiger Hast versucht man, den unangenehmen Wahrheiten vorüberzugehen, als ob man durch ein solches Gehaben die Dinge selber ungesehen machen könnte. Nein, die Tatsache, dass unsere großstädtische Bevölkerung immer mehr in ihrem Liebesleben prostituiert wird und gerade dadurch in immer weiteren Kreise der syphilischen Seuche anheimfällt, kann nicht einfach weggeleugnet werden, sondern sie ist da. Die sichtbaren Resultate dieser Massenverseuchung kann man auf der einen Seite in den Irrenanstalten finden, auf der anderen Seite aber leider in unseren Kindern. Besonders diese sind das traurige Elendsergebnis der unaufhaltsam fortschreitenden Verpestung unseres Sexuallebens. In den Krankheiten der Kinder offenbaren sich die Laster der Eltern. Es gibt verschiedene Wege, mit dieser unangenehmen, ja schrecklichen Tatsache sich abzufinden. Die einen sehen überhaupt nichts oder wollen besser gesagt nichts sehen. Dies ist natürlich die weitaus einfachste und billigste Stellungnahme. Die anderen hüllen sich in den heiligen Mantel einer ebenso lächerlichen wie auch noch dazu verlogenen Prüderie, reden von dem ganzen Gebiete überhaupt nur als von einer großen Sünde und äußern sich vor allem nur jedem ertappten Sünder ihre tief innerliche Entrüstung, um dann vor dieser gottlosen Seuche die Augen in frommer Abscheu zu schließen und den lieben Gott zu bitten, er möge doch, wenn möglich nach ihrem eigenen Tode, in dieses ganze Sodom und Gomorra Schwefel und Pech hineingießen lassen, um so wieder einmal an dieser schamlosen Menschheit ein erbauliches Exempel zu statuieren. Die Dritten endlich sehen sehr wohl die entsetzlichen Folgen, die diese Seuche dereinst mit sich bringen wird und muss. Allein sie zucken nur mit den Achseln, überzeugt ohnehin nichts gegen die Gefahr unternehmen zu können, so dass man die Dinge laufen lassen müsse, wie sie eben laufen. Dies alles ist freilich bequem und einfach. Nur darf nicht vergessen werden, dass einer solchen Bequemlichkeit eine Nation zum Opfer fallen wird. Die Ausrede, dass es den anderen Völkern ja auch nicht besser ginge, vermag natürlich auch an der Tatsache des eigenen Untergangs kaum etwas zu ändern. Es wäre denn, dass das Gefühl, auch andere vom Unglück betroffen zu sehen, allein schon für viele eine Milderung der eigenen Schmerzen mit sich brächte. Aber die Frage ist dann eben erst recht die, welches Volk von sich aus als erste und selbst einziges dieser Pest Herr zu werden vermag und welche Nationen daran zugrunde gehen. Darauf aber kommt es am Schlusse hinaus. Auch dies ist nur ein Prüfstein des Rassenwertes. Die Rasse, welche die Probe nicht besteht, wird eben sterben und gesünderen oder doch zäheren und widerstandsfähigeren den Platz räumen. Denn da diese Frage in erster Linie den Nachwuchs betrifft, gehört sie zu denen, von welchen mit so furchtbarem Recht es heißt, dass die Sünden der Väter sich rächen bis in das zehnte Glied. Eine Wahrheit, die nur von Freveln am Blut und an der Rasse gilt. Die Sünde wider Blut und Rasse ist die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer sich ihr ergebenden Menschheit. Wie wahrhaft jammervoll aber stand das Vorkriegsdeutschland gerade dieser einen Frage gegenüber. Was geschah, um der Verpestung unserer Jugend in den Großstädten Einhalt zu gebieten? Was, um der Verseuchung und Mammonisierung unseres Liebeslebens auf den Leib zu rücken? Was, um die daraus resultierende Syphilisierung des Volkskörpers zu bekämpfen? Die Antwort ist am leichtesten durch die Feststellung dessen, was hätte geschehen müssen. Man durfte diese Frage zunächst nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern musste verstehen, dass von ihrer Lösung das Glück oder Unglück von Generationen abhängen würde, ja, dass sie bestimmend für die gesamte Zukunft unseres Volkes sein konnte, wenn nicht sein musste. Eine solche Erkenntnis aber verpflichtete zu rücksichtslosen Maßnahmen und Eingriffen. An die Spitze aller Erwägungen hatte die Überzeugung zu treten, dass zuallererst die Aufmerksamkeit der gesamten Nation auf diese entsetzliche Gefahr zu konzentrieren war, so dass jeder Einzelne sich der Bedeutung des Kampfes innerlich bewusst zu werden vermochte. Man kann wahrhaft einschneidende und manchmal schwer zu ertragende Verpflichtungen und Lasten nur dann zu einer allgemeinen Wirksamkeit bringen, wenn dem Einzelnen außer dem Zwang auch noch die Erkenntnis der Notwendigkeit vermittelt wird. Dazu gehört aber eine ungeheure Aufklärung unter Ausschaltung aller sonst noch ablenkend wirkenden Tagesfragen. Es muss in allen Fällen, in denen es sich um die Erfüllung scheinbar unmöglicher Forderungen oder Aufgaben handelt, die gesamte Aufmerksamkeit eines Volkes nur auf diese eine Frage geschlossen vereinigt werden, so als ob von ihrer Lösung tatsächlich Sein oder Nichtsein abhänge. Nur so wird man ein Volk zu wahrhaft großen Leistungen und Anstrengungen willig und fähig machen. Dieser Grundsatz gilt auch für den einzelnen Menschen, sofern er große Ziele erreichen will. Auch er wird sich nur in stufenförmigen Abschnitten zu tun vermögen. Auch er wird dann immer seine gesamten Anstrengungen auf die Erreichung einer bestimmten begrenzten Aufgabe zu vereinigen haben, so lange bis diese erfüllt erscheint und die Abstenkung eines neuen Abschnittes vorgenommen werden kann. Wer nicht diese Teilung des zu erobernden Weges in einzelne Etappen vornimmt und diese dann planmäßig unter schärfster Zusammenfassung aller Kräfte einzeln zu überwinden trachtet, wird niemals bis zum Schluss Ziele zu gelangen vermögen, sondern irgendwo auf dem Wege vielleicht sogar abseits desselben liegen bleiben. Dieses Heranarbeiten an das Ziel ist eine Kunst und erfordert jeweils den Einsatz auch der letzten Energie, um so Schritt für Schritt den Weg zu überwinden. Die allererste Vorbedingung also, die zum Angriff auf eine so schwere Teilstrecke des menschlichen Weges Not tut, ist die, dass es der Führung gelingt, der Masse des Volkes gerade das jetzt zu erreichende, besser zu erkämpfende Teilziel als das einzig und allein der menschlichen Aufmerksamkeit würdige, von dessen Eroberung alles abhänge, hinzustellen. Die große Menge des Volkes kann ohnehin nie den ganzen Weg vor sich sehen, ohne zu ermüden und an der Aufgabe zu verzweifeln. Sie wird in einem gewissen Umfang das Ziel im Auge behalten, den Weg aber nur in kleinen Teilstrecken zu übersehen vermögen, ähnlich dem Wanderer, der ebenfalls das Ende seiner Reise weiß und kennt, aber die endlose Straße besser überwindet, wenn er sich dieselbe in Abschnitte zerlegt und auf jeden Einzelnen losmarschiert, als ob er schon das ersehnte Ziel selber wäre. Nur so kommt er ohne zu verzagen dennoch vorwärts. So hätte man unter Anwendung aller propagandistischen Hilfsmittel die Frage der Bekämpfung der Syphilis als die Aufgabe der Nation erscheinen lassen müssen, nicht als auch eine Aufgabe. Man hätte zu diesem Zwecke ihre Schäden als das entsetzlichste Unglück in vollem Umfange, und zwar unter Anwendung aller Hilfsmittel, den Menschen einhämmern müssen, bis die ganze Nation zur Überzeugung gekommen wäre, dass von der Lösung dieser Frage eben alles abhänge, Zukunft oder Untergang. Erst nach einer solchen, wenn nötig jahrelangen Vorbereitung, wird die Aufmerksamkeit und damit aber auch Entschlossenheit eines ganzen Volkes so sehr geweckt sein, dass man nun auch zu der sehr schweren und opfervollen Maßnahme wird greifen können, ohne Gefahr laufen zu müssen, vielleicht nicht verstanden oder plötzlich vom Wollen der Masse im Stich gelassen zu werden. Denn um dieser Pest ernstlich an den Leib zu rücken, sind ungeheure Opfer und ebenso große Arbeiten nötig.